Wird ein Aspekt unserer Seele verdrängt, dann meldet er sich als mächtiger Schatten zurück. Ich habe die Ahnung, dass die Welt ein friedvollerer Platz wäre, wenn die Menschheit nicht immer noch kollektiv und zwanghaft versuchen würde, die plutonischen Fragen zu ignorieren. Wenn wir alle von Kind auf als geistige Krieger und Kriegerinnen erzogen worden wären, fähig und willens, täglich den eigenen Tod als Ratgeber für das Leben anzurufen, würden wir dann immer noch so viel Energie in Neid, Rachsucht, Krieg und Streit kanalisieren, oder würden wir uns wesentlich wacher und liebevoller begegnen? Die Samurai, die Angehörigen der alten japanischen Kriegerkaste, meditierten viel über ihre physische Sterblichkeit. Interessanterweise verführte das sie nicht dazu, sich gehen zu lassen, im Gegenteil. Sie nutzten jeden Tag, um sich in Tugenden wie Disziplin, Geduld und Hingabe zu üben und sich so auf den letzten Tanz ihres Lebens vorzubereiten. Was viele nicht wissen, das Wort Samurai bedeutet übersetzt nicht etwa Krieger, sondern Dienender. Ein Samurai ist im übertragenen Sinne ein Mensch, der etwas so Heiliges für sich gefunden hat, dass er ihm uneingeschränkt dienen kann. Pluto hilft uns, die falschen Götzen vom Thron zu stoßen und das zu finden, wofür es sich nicht nur lohnt zu sterben, sondern zu leben. Also keine Angst vor Pluto. Respekt ist durchaus angesagt, wenn wir diesen Lehrer in unser Leben rufen. Pluto zerstört die Vergangenheit. Es hat sie so, wie wir uns erinnern, nie gegeben. Sie ist vorbei. Pluto zerstört die Zukunft. Wer weiß, ob sie so, wie wir sie uns erhoffen, je kommt. Pluto öffnet uns so für den unermesslichen Reichtum der Gegenwart. Hier und jetzt, dieser Moment, während du diese Zeilen hörst, ist alles, was du wirklich hast. Wie wirst du diesen Moment erleben? Pluto Umsetzungsimpulse. Erfahre die geführte Meditation die letzten 20 Minuten deines Lebens. Du findest sie im Download-Bereich auf der Webseite. Der kleine Tod. Die beste Art, sich auf den physischen Tod vorzubereiten, wird in vielen spirituellen Traditionen als die Kunst beschrieben, heute und hier intensiv und vollständig zu leben und gleichzeitig möglichst oft das Loslassen zu üben. Im Download-Bereich auf der Webseite findest du eine Anleitung zur integralen Schattenarbeit, die es dir ermöglicht, Projektionen aufzulösen und unangenehme bzw. destruktive Emotionen wie Neid oder Hass zu integrieren. Radikale Ehrlichkeit. Wenn du wissen willst, wie wahr und stark deine Beziehungen sind, wähle radikal ehrlich zu sein. Ich empfehle jedem Menschen, mindestens einmal im Leben ein Retreat oder ein Seminar mit initiatorischem Charakter. Siehe zum Beispiel unter www.one-experience.de oder zum Beispiel Fasten oder ein Dunkelretreat. In welchen Bereichen deines Lebens ist es an der Zeit, dich mutig den existenziellen Fragen zu stellen? Vergebungsarbeit. Was hast du dir oder anderen Menschen zu vergeben? Die wach immer wieder wiederholte Frage, wer bin ich, wurde bereits von Weisen wie Ramana Maharshi als radikaler Weg der Selbsterkenntnis genutzt. Treibe eine intensive Sportart wie Boxen oder Kampfsport. Meditiere regelmäßig. Übe Trance-Tanz aus, am besten in Form eines mehrtägigen Seminars, um auch mit den tieferen kathartischen Erfahrungen in Kontakt zu kommen. Führe die dynamische Meditation von Osho durch. Führe Feuerrituale und Übergangsrituale durch. Mach eine Schatten- bzw. Reinkarnationstherapie.